Kapitel 8. Glauben anwenden. Die Grundlage des Christentums ist Glauben, für den der große Reformator Luther gekämpft hat. Die Bibel sagt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen, siehe Hebräer 11,6. Wenn ich in einer Lage wäre, in der ich die Fürbitte anderer Menschen benötigte, um mein Leben zu retten, und ich müsste wählen zwischen 1000 Menschen, die intensiv eine Nacht lang durchbeten in der Hoffnung, dass Gott mein Leben retten würde, oder einer Person, die eine Minute lang ein glaubenserfülltes Gebet spricht, dann würde ich letztere wählen. Mir ist absolut klar geworden, dass Gebet ohne Glauben absolut wertlos und nichts außer religiöser Aktivität ist. In meinem Wandel mit Jesus, den ich im Alter von 7 Jahren begann, habe ich zu viele Gebete in Hoffnung verschwendet, anstatt im Glauben zu beten. Diese Art von Gebeten bedrückt unser Herz, frustriert unser christliches Leben und wird irgendwann zu einer religiösen Routine. Wenn wir Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und manchmal Jahr für Jahr dieselben Gebete sprechen, ohne sie beantwortet zu sehen, dann macht unser Herz einfach zu. Ich habe festgestellt, dass man viele Leute und sogar sich selbst täuschen kann, aber nicht sein Herz. Ich habe eine Geschichte über eine langanhaltende Dürre in einem Teil der USA gehört, unter der die Bauern fürchterlich litten. Eines Tages sagte der Pastor der Gemeinde zur Versammlung, heute Abend werden wir bei unserem Treffen alle zusammen beten und übereinstimmen, dass Gott Regen sendet. Nur ein kleines Mädchen kam mit einem Schirm zur Versammlung. Unglücklicherweise schaut so das Gebetsleben der meisten Christen aus. Es ist glaubenslos und daher tot. Sie sind mehr überrascht, wenn Gott ihre Gebete wirklich beantwortet, als umgekehrt. Wenn du die Evangelien aufmerksam durchliest, wirst du feststellen, dass die größte Frustration im Leben Jesu nicht damit zusammenhing, dass seine Jünger viele Charakterfehler hatten oder unreif waren, es waren ihre ungläubigen Herzen. Meiner Meinung nach ist eine der traurigsten Feststellungen in den Evangelien diejenige, wo Markus uns erzählt, dass selbst Jesus wegen ihres Unglaubens nicht viele Wunder vollbringen konnte, siehe Matthäus 13,58. Stell dir vor, Jesus geht umher, heilt die Kranken und weckt sogar Tote auf, aber ihr Unglaube begrenzt seine Kraft. In jener Nacht, als der Herr mich aufweckte und mich so viele wichtige Dinge lehrte, sagte er noch etwas, worüber ich im Buch Leben aus der Fülle des Neuen Bundes berichte. Er sagte mir, dass eine der größten Betrübnisse seines Herzens das Fehlen des angewendeten Glaubens im Leben seiner Kinder ist. Das hat mich überrascht, weil ich nicht begriff, was angewendeter Glaube bedeutete. Der Herr und ich hatten eine ziemlich lange Unterhaltung in jener Nacht, nach der es mir unmöglich war, zu schlafen. So verbrachte ich den Rest der Nacht betend und meditierend. Was dem Herrn so wichtig erschien, war seine Definition von angewendetem Glauben, die er mir gab. Er sagte mir, dass das Glaube sei, der aufhört, ihn um Dinge zu bitten, die er bereits gegeben hat, sondern ihm vielmehr dafür dankt, sie bekennt und dann dementsprechend handelt. Diese Umstellung ist in unserem Denken und Herzen schwer zu vollziehen, nicht etwa wegen Gott oder der Schriften, sondern weil Religion unseren christlichen Glauben infiltriert hat. Veränderung ist immer schwierig, besonders wenn es darum geht, seit Generationen fest etablierte Urgewohnheiten zu konfrontieren. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mangel an angewendetem Glauben eine Missachtung des Kreuzes ist. Die Veränderung schaffen. Im Neuen Bund hat sich alles geändert. Im Alten Bund hat Gott auf unseren Glauben hingehandelt, während im Neuen Bund unser Glaube die Antwort darauf ist, was Gott durch das vollendete Werk am Kreuz bereits getan hat. Errettung ist genauso. Jesus starb für die gesamte Welt. Gott wartet nicht darauf, dass Menschen an das Opfer am Kreuz glauben, und antwortet dann vom Himmel, um sie zu retten. Gott hat es jedem Menschen freigestellt, Errettung zu empfangen. Diejenigen, die im Glauben auf das antworten, das er bereits getan hat, werden errettet werden. Im Alten Testament bitten wir Gott darum, uns einen Scheck für 1 Million Riels auszustellen, wohingegen er uns im Neuen Bund bereits einen Blankoscheck durch das Opfer Christi ausgestellt hat, der mit dem Blut Christi unterschrieben wurde. Das bedeutet, dass du Gott nicht um einen anderen Scheck bitten musst, sondern einfach den vorhandenen Scheck bei der Himmelsbank einreichen und kassieren kannst, indem du ihm dafür dankst, ihn empfängst und dann im Glauben daran festhältst, dass er dir gehört. Das ist angewendeter Glaube. Unser Glaube wird einfach die Antwort auf das, was Gott bereits getan hat. Lasst uns eine schlichte Frage stellen, während wir auf das vollendete Werk Christi schauen, hat Jesus für unsere Heilung bezahlt? Das ist eine wichtige Frage, die du in deinem Herzen beantworten musst. Meinem Verständnis nach ist die Antwort klar, ja, aber wie wendest du jetzt praktischen Glauben an, um deine Heilung zu erhalten? So radikal, wie es sich anhört. Du musst aufhören, Gott um deine Heilung zu bitten. Sehr viele Menschen sind zu mir gekommen, damit ich für sie um körperliche Heilung bitte. Wenn die Symptome nicht unmittelbar verschwanden und sich die Heilung nicht im selben Moment manifestierte, sind sie weiter herumgelaufen, um so viele Gebete wie möglich zu erhaschen. Dies war eines der Dinge, die einen meiner Glaubenshelden, Smith Wigglesworth, außerordentlich frustrierte. Wenn Menschen zu ihm zurückkehrten, um wieder Gebet zu empfangen, obwohl er bereits einmal für sie gebetet hatte, weigerte er sich, nochmals für sie zu beten. Er war sicher, dass dies ein Zeichen des Unglaubens war, und mit solchem Unglauben konnte kein Wunder geschehen. Du musst verstehen, dass er kein gewöhnlicher Prediger war, sondern ein Mann, der Menschen von den Toten auferweckte, und genauso viele erhielten Heilung einfach dadurch, dass er an ihnen vorbeiging. Was sollen wir denn sonst tun, um Heilung zu empfangen, wenn wir Gott nicht darum bitten sollen, uns zu heilen? Da Heilung uns ja schon gehört, müssen wir dafür glauben und sie durch Glauben beanspruchen. Das ursprüngliche Wort für Errettung beinhaltet Heilung, was durch ein Studium des Neuen Testaments ganz klar bewiesen werden kann. Wenn du heute jemandem das Evangelium mitteilst und diese Person durch Glauben Christus als ihren Erretteur annimmt, Was würdest du denken, wenn sie täglich zu dir zurückkäme und dich bäte, wieder mit dir um Errettung zu beten? Gewiss würdest du nicht noch einmal beten. Du würdest ihr erklären, dass unabhängig davon, wie sie sich fühlt, sie bereits errettet ist. Warum machen wir mit all den anderen Vorkehrungen Gottes im Paket der Errettung dann solch einen Unterschied zur Errettung von Sünde? Wir müssen einfach glauben, ihm dafür danken, es als Wahrheit bekennen und dementsprechend agieren. Es bedeutet, dass unser Bekenntnis sich von Ich bin krank zu Ich bin geheilt verändern muss. Viele Menschen fragen mich, ob im Glauben leben denn bedeuten würde, dass sie keine Medizin mehr nehmen oder zum Arzt gehen könnten. Ich danke Gott für gute Ärzte, obwohl ich kein großer Freund von Medikamenten bin, weil die Nebenwirkungen oft mehr Schaden anrichten, als die Medizin nützt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe beides in meinem Leben in Anspruch genommen, Ärzte und Medikamente. Wir müssen in unserem Herzen vollkommen davon überzeugt sein, dass Gott nicht will, dass wir unter Krankheit leiden, sondern dass wir gesund sind. Ich finde es heuchlerisch, zu sagen, dass Gott manchmal will, dass seine Kinder krank sind, und dann doch medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn es wirklich Gottes Wille für dich ist, krank zu sein, dann leide mit einem Lächeln auf deinen Lippen und Dankbarkeit im Herzen, anstatt zu versuchen, den Willen Gottes in deinem Leben aufzuhalten. Gebrauche, was immer du für dich am besten glaubst, um gesund zu werden und zu bleiben, aber wünsche und verlange göttliche Gesundheit, indem du deinen Glauben anwendest. Erlaube deinem Herzen nicht, dich zu verdammen. Verändere deinen Fokus. Indem wir Gott ständig anbetteln, uns Dinge zu geben, legen wir unseren Fokus auf das Problem, während Gott möchte, dass wir unser Hauptaugenmerk auf die Lösung richten. Jede Verheißung Gottes gehört bereits uns, wie er es uns eindringlich in 2. Korinther 1,20 sagte. Diese Blankoschecks sollst du kühn einkassieren. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm ist das Ja, und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Wie oft haben wir in unserem Gebetsleben eher die schwierige Situation im Auge gehabt als den Sieg Christi? Ich glaube, dass dieser Fokus Glaube zerstört. Wir beten darum, dass Krankheit weggeht, anstatt zu bekennen, dass wir geheilt sind. Wir beten um Hilfe darum, unsere Sünde zu überwinden, anstatt zu bekennen, dass wir der Sünde gestorben und gerecht sind. Wir bitten darum, dass unser materieller Mangel ausgeglichen wird, anstatt zu bekennen, dass wir gesegnet und wohlhabend sind. Auf diese Art und Weise haben meine Frau und ich Waisenhäuser in Brasilien gebaut und werden das auch weiterhin tun. Wenn ich ständig bittend und bettelnd zu Gott kommen würde, wenn es eine finanzielle Not in einem unserer Kinderheime gibt und nur auf meine Bedürfnisse ausgerichtet wäre, dann würde mein Glaube sehr entmutigt sein. Ich danke ihm für seine Güte, Versorgung, dass wir gesegnet sind und dass uns mehr gegeben wurde, als wir brauchen, und das Geld taucht immer auf unserem Konto auf. Mach es auf Gottes Weise. Lass uns das perfekte Beispiel unserer Errettung nehmen, da das ja der Beginn unseres Christenlebens war. Wenn wir Römer 10, 8 bis 11 analysieren, sehen wir ein sehr klares Muster. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen, dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Hier sehen wir folgendes Muster, erstens, das Wort ist dir nahe, nicht weit weg, nicht oben im Himmel bei Gott, Vers 8. Zweitens, du bekennst mit deinem Mund, Vers 9. Drittens, du glaubst in deinem Herzen, Vers 9. Was ich so am Evangelium liebe, ist, dass es so einfach ist, dass ein Kind es verstehen könnte. Ich glaube, es ist fair zu fragen, woher haben wir die Idee, dass wir Gott darum bitten müssen, uns zu erretten? Gott hat mir die Errettung schon lange, bevor ich sie im Glauben annahm, gegeben. Sie war immer schon da, frei zu nehmen. Nachdem Errettung, Heilung, Wohlstand, Schutz und viele solcher Dinge inkludiert, ist dasselbe Muster auch dafür anzuwenden, wie am Anfang des Verses beschrieben. Religion hat uns gelehrt, dass wenn wir eine Not oder ein Problem haben, wir Gott darum bitten müssen, es zu beseitigen, aber in Wirklichkeit haben Christen keine Probleme, sondern nur Gelegenheiten, angewendeten Glauben zu praktizieren. Die große Gefahr in der Gewohnheit, Gott um Dinge zu bitten, die er uns schon gegeben hat, liegt darin, dass wir beten und wenn nichts passiert, noch mehr und intensiver beten. Wenn noch immer nichts geschieht, legen wir noch ein Fasten drauf, während wir versuchen, Gott davon zu überzeugen, etwas zu unternehmen. Wenn das Gebet unbeantwortet bleibt, leben wir einfach weiter und Gebet wird zu einer religiösen Übung. Währenddessen ist unser Herz enttäuscht worden, weil wir nur Religion praktiziert haben und versuchten, eine Antwort auf unser Werk des Gebetes zu erhalten. Das bleibt stets erfolglos und ist sogar gefährlich. Ich genieße viel lieber die süße Gegenwart und Gemeinschaft mit Jesus in meinem Gebet, anstatt mich damit abzumühen, ihn davon zu überzeugen, mir zu geben, was ich will. Ich glaube sogar, dass solch religiöse Gebete Sünde sein können. Römer 14,23 besagt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Daher fallen glaubenslose Gebete in diese Kategorie. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt tausende Fragen durch deine Gedanken rasen. Lass mich dir eine wahre Geschichte erzählen, die angewendeten Glauben verdeutlicht. Im Jahr 1985 begann ich, Gemeinden in Österreich zu gründen und hatte den Eindruck, ein 30-tägiges Fasten, nur mit Wasser trinken, zu halten. Also beschloss ich, außer Wasser nichts zu trinken, nicht einmal Saft. Ich war ohnehin schon schlank und es war ein großer Glaubensschritt, ein solch langes Fasten zu halten. Am 21. Tag war ich in solch unglaublicher physischer Qual, dass es beinahe unerträglich war. Ich hatte so viel Gewicht verloren, dass ich nur mehr Haut und Knochen war. Ich schrie zu Gott um die Kraft, mein Fasten fortzusetzen, aber meine Gebete blieben unerhört. Ich erinnere mich, dass ich am Boden rollte und dachte, dass ich sterben könnte, wenn ich mein Fasten nicht beenden würde. Dann sprach Gott zu mir ganz klar und sagte: Hör auf, mich um Kraft zu bitten, steh auf und sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich wusste, dass dies ein Zitat aus Epheser 6,10 war. Ich musste jetzt eine Entscheidung treffen, ob ich mich weiterhin am Boden in Agonie wälzen und auf die Stärke des Herrn warten sollte, oder ob ich mit angewendetem Glauben leben wollte. In meiner Schwäche und mit Schmerzen stand ich auf und erklärte im Glauben, dass ich stark sei, im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sofort durchströmte seine Kraft meinen Körper, der Schmerz war weg und ich habe mein Fasten ohne Probleme zu Ende gebracht. Leider wollen die meisten Christen Resultate sehen, bevor sie glauben, das ist jedoch kein Glaube. Aber was ist mit Matthäus, bitte, klopfe, suche und all die anderen Konzepte, die wir in unserem Christenleben gelernt haben, sorge dich nicht darum, sei geduldig. Ich werde das in den folgenden Kapiteln beantworten.